wollen nur dich sehen. Jesus, wir wollen nur dich sehen. Nichts anderes als dich. Und ich habe den Eindruck, dass noch einige hier im Raum sind, die sind noch abgelenkt. Die sind abgelenkt von Menschen um sie herum, die schauen, die beobachten. Du bist vielleicht zum ersten Mal hier und du willst beobachten, wie ist es hier so, was ist es so. Weißt du, vergiss es. Du kannst Gott sowieso nicht verstehen und auch durch Beobachtung wirst du nicht schlauer. Auch Unterscheidung im Geist ist nicht eine Sache der Beobachtung, sondern Unterscheidung im Geist ist eine Sache des Herzens. Und die einzig wahre Unterscheidung hast du, wenn du dein Herz mit allem, was du bist und was du hast, auf Jesus ausgerichtet hast. Er ist die Unterscheidung. Herumzuschauen und zu schauen, was andere Menschen machen oder wie das so ist oder wie dieses oder wie jenes ist, gibt dir kein bisschen mehr in Unterscheidung, gibt dir kein bisschen mehr Erkenntnis, sondern lenkt dich nur ab von dem, was Gott in deinem Leben tun möchte. Jesus möchte dir begegnen, wirklich von Angesicht zu Angesicht, deswegen bist du hier. Wenn du ihm nicht begegnen möchtest, dann geh am besten schnell wieder. Das ist wirklich besser, ja? Ich sag so radikal, weil es bringt nichts, verstehst du? Beobachter werden nichts empfangen von Jesus, sondern nur die, die wirklich reingehen, die wirklich ihr Herz mit seinem Herzen verbinden, die auf ihn schauen, die wirklich auf ihn ausgerichtet sind, die nicht hier sind, die entschieden sind, weißt du, die entschieden sind, nicht zu kritisieren oder zu beurteilen, sondern die entschieden sind, wirklich, wirklich von ihm zu empfangen. Weißt du, du kannst auch, wenn du dir sicher sein möchtest, dann bete einfach ein Gebet und sag, Herr, alles, was hier von dir ist, das möchte ich. Und alles, was nicht von dir ist, das möchte ich nicht. Und dann kannst du entspannt sein und dann kannst du auf Jesus schauen. Aber lass dich nicht ablenken. Das ist nicht die Zeit, dich ablenken zu lassen. Gott hat wirklich einen Schalter umgelegt in der unsichtbaren Welt. Souverän, er hat etwas Neues freigeschaltet, aber ergreifen tun uns nur diejenigen, die sich wirklich darauf einlassen. Ergreifen und da hineingehen tun nur diejenigen, die sich nicht ablenken lassen. Ja, ich hatte im Lobpreis schon heute Morgen hatte ich diese Stelle und es hat wirklich mein Herz gebrochen und ich glaube schon, dass es für einige auch hier ist, vielleicht auch für einige über Livestream, aber einfach diese Stelle von Jesus, wo er sich Jerusalem genähert hat und wo er über die Stadt geweint hat und wo er gesagt hat, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Und dann hat er unten gesagt, er hat gesagt, denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Ihr Lieben, ich möchte nicht zu denen gehören, die die Zeit ihrer Heimsuchung nicht erkennen. Und die in der Zeit ihrer Heimsuchung, in der Zeit, wo Gott uns wirklich mit seiner Gnade heimsuchen möchte, wo Gott seinen Geist ausgießen möchte in unser Leben hinein, die nicht in dieser Zeit abgelenkt sein wollen, die nicht in dieser Zeit irgendwie woanders sein wollen, beschäftigt sein wollen mit irgendwelchen Beurteilungen oder irgendwelche Kritik oder irgendetwas, sondern ich möchte zu denen gehören, die wirklich die Zeit erkennen, die wirklich erkennen, was Jesus für uns freigeschaltet hat in dieser Zeit und die wirklich entschieden sind, da hineinzugehen. Denn ich sage dir, das, was Gott jetzt ausgießt, das brauchst du für die kommende Zeit. Du brauchst es unbedingt. Ich brauche es. Wir brauchen es. Wir alle brauchen es. Unser Land braucht es. Wir brauchen es dringend. Wir brauchen dringend diese frische Erfüllung seines Geistes. Wir brauchen dringend diese frische Heimsuchung von ihm. Halleluja, also streck dich aus wirklich mit allem, was in dir ist. Oh, streck dich aus mit diesem Hunger deines Herzens, mit dieser Entschiedenheit. Jetzt ist deine Zeit, nicht irgendwann, nicht nachher, nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt ist deine Zeit. Streck dich aus. Oh, Rabasanda Labashada. Down. hinein. Drück ihm deinen Hunger aus. Manche noch wie so einen alten Mantel, auch aus diesen letzten 3 Jahren Corona-Zeit, einfach abstreifen müssen. Das ist so ein Ding, das wie an dir klebt noch, was dich wie hindern will, wie ein Lähmungsmantel, die wir hindern möchte, mit vollem Elan und mit voller Begeisterung wieder alles auf Jesus zu setzen. Und wenn du das bist, einfach dann trenn dich. Jetzt ist die Zeit. Wir sagen, dieser Mantel fällt ab in Jesu Namen. Der geht jetzt weg. Jeder Mantel der Lähmung, jeder Mantel der Angst, sich wieder voll reinzugehen, wieder gestoppt zu werden in irgendeiner Weise. Das geht jetzt. Ich rufe aus, es ist zerbrochen und es verlässt dich in Jesu Namen. Halleluja. Volle Begeisterung, volle Kraft für Jesus. lasst uns Jesus anbeten. From lass alles los, lass alles los, lass alles los vor ihm. Halleluja, Halleluja. Wirf alles vor ihm nieder, so wie die 24 Ältesten ihre Kronen vor Jesus und vor dem Vater niedergeworfen haben im Himmel. Oh, lass alles los und setz dein einziges Vertrauen in ihn. Also er kann die Dinge wenden, er kann die Dinge anders machen. Du weißt nicht in deinem Verstand, wie es funktionieren soll. Du weißt nicht, wie es weitergehen soll im Natürlichen. Aber ich sage dir, er weiß es. Wenn du alles vor ihm niederlegst, dann kann er übernehmen. Dann kann er die Kontrolle übernehmen. Also lass los von deinem eigenen. Lass los von deinen eigenen Wegen. Lass los von deinen eigenen Gedanken. Gib's ihm einfach hin. Gib's ihm einfach hin. Gib's ihm einfach hin. Weißt du? Gib's ihm einfach hin und du hast die Kontrolle losgelassen. Und er kann übernehmen. Sing einfach weiter, während wir einfach in dieser Gegenwart Gottes sind, spüre ich, wie der Heilige Geist kommt mit Befreiung und Einzelne wirklich freisetzt. Einige sind hier, denen haften noch mehrere Jahre von Schwierigkeiten, von Enttäuschungen, von Problemen, vielleicht von Krankheitssymptomen, vielleicht von traumatischen Erlebnissen. Sie haften dir noch wie an, aber gerade jetzt ist deine Stunde der Befreiung. Während wir wirklich einfach alle diesen Duft, diesen Weihrauch der Anbetung zu ihm bringen, ist deine Stunde der Befreiung gekommen. Und wenn du einfach spürst, dass der Heilige Geist dich wirklich ruft, heute deine Freiheit endgültig in Anspruch zu nehmen und da endgültig hineinzugehen in diesen Raum der Freiheit, dann werden wir einfach alle weiter singen, Day and Night, Night and Day, let incense arise. Komm einfach hier nach vorne und wir wollen dir einfach hier kurz dienen und einfach die Kraft Gottes in deinem Leben freisetzen. Und da ist Befreiung, die kommt gerade jetzt. Dinge fallen ab. Dinge fallen ab. Lasst euch sonst nicht ablenken, sondern lasst uns weiter singen. Lasst uns alle weiter ausgerichtet bleiben, wirklich auf. Day and night, night and day, let incense arise. Night and day, let incense arise. Bitte kommt ihr auch nach vorne, Mentoren, Glory Host Leiter, Heilungsdienst. Leute, kommt einfach auch mit nach vorne, wir brauchen euch. Halleluja, Halleluja, weil vor dem Altar Gottes fallen heute Morgen hier Bindungen ab, fallen Traumata ab, fallen Dinge ab, die in der Vergangenheit dich gebunden gehalten haben. Kann hier jemand die Hände auflegen, einfach jemand zu ihr hinstellen. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Danke, Jesus, für deine Freisetzung, gerade jetzt, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass das Alte jetzt abfällt. Halleluja. Wo sind die Beter? Betet für sie. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Betet ihn einfach weiter an. Oh, da ist Freisetzung. Oh, da ist Freisetzung. Jetzt fallen die Dinge ab. Oh, jetzt fallen die Dinge ab. Da ist ein neuer Tag. Oh, da ist ein neuer Tag. Oh, da ist ein neuer Tag. Da ist ein neuer Tag. Oh, da Oh, Jesus. Oh, lass den Weihrauch Gottes weiter aufsteigen. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Da ist Freiheit, die jetzt kommt. Oh, da ist Freiheit, die jetzt kommt. Da ist Freiheit, die jetzt kommt. Oh, da ist Freiheit, die jetzt kommt. Nehmt sie auf den Stuhl. Halleluja. Oh, da ist Freiheit, die jetzt kommt. Oh, da ist Freiheit, die jetzt kommt. Oh, da ist Freiheit. Oh, da ist Freiheit, die jetzt kommt. Halleluja. Oh, das alte fällt ab in der Gegenwart Gottes. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh. Das sind teilweise Jahre von Trauma, die jetzt abfallen. In Jesu Namen. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken. Halleluja. Vom Gebetsteam Glory House Leiter, legt einfach mit die Hände auf in der Gegenwart Gottes. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Neu. Neuanfang. Halleluja. Oh, vor dem Thron Gottes. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, neu. Oh, Shakaraman. No, no, no, no. Sarah, das Alte ist vergangen. Oh, nein. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, eine neue Tür geht auf. Eine neue Tür geht auf. Eine neue Tür geht auf. Ja, füll sie. Wow, du kriegst auch gleich ab. Halleluja. Oh, Jesus. Oh, ja, Joy. Joy in His presence. Joy unspeakable and full of glory. You are worthy of it all. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diesen Neustart, Herr. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, für diesen Reset. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, da ist Heilung, da ist Befreiung, da ist neues Leben. Oh, Leben, es fließt. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Halleluja. Jesus. Oh, Jesus. Oh, oh, Jesus. More. Oh, touch him. Touch him. Touch him. Touch him. Oh, touch him, Lord. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Touch him, Lord. Oh, Jesus. Oh, touch him, Lord. Jesus. Oh, touch him. Touch him. Betet ihn an, betet ihn an, betet ihn an. Die Herrlichkeit Gottes ist hier. Oh, Jesus. Touch. Neuer Anfang. Oh, vorbei ist das Alte. Halleluja. Oh, vorbei ist, oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Geistes. Oh, oh, Jesus. Erneuerung des Geistes. Oh, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Wie wenn es nicht gewesen wäre. Freiheit. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. weich sie ein, Herr, in dem neuen Herr, das du für sie hast, Herr. Oh, weich sie ein, Herr. Oh, weich sie ein. Oh, weich sie ein, Herr. Oh, ja, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Komm her. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, Lord. Lord, oh, touch her. Touch her, Lord. Hallelujah. Mercy, oh, Jesus. Oh, receive. Oh, Jesus. Receive, receive, receive, receive. Oh, receive, Lord, fresh. From you. Oh, der Heilige Geist bewegt sich überall im Raum. Oh, Jesus. Oh, fill him, Lord. Oh, Jesus. Oh, fresh from you. Fresh, fresh, fresh. Oh, Jesus. Oh, ein neuer Fluss, ein neuer Fluss, ein neuer Fluss. Oh, ein neuer Fluss, ein neuer Fluss. Oh, Jesus, Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh. Oh. Wow. Wow, die Herrlichkeit Gottes ist hier. Leg einfach weiter die Hände um. Ich hatte noch speziellen Eindruck, und zwar, dass ein paar hier sind und du hast wirklich mit dem Gedanken gespielt, in den Ruhestand zu gehen. Und zwar jetzt nicht nur, was das natürliche, die natürliche Arbeit angeht, sondern wirklich auch, was deinen geistlichen Dienst angeht. Weil du irgendwie müde geworden bist. Das heißt nicht unbedingt, dass du so alt bist, aber du hast einfach innerlich wirklich mit diesem Gedanken gespielt, dich zurückzuziehen. Halleluja. Und, ups, lass mich mal nach vorne durch. Oi, oi, oi. Gott sagt dir, it's not time to retire, it's time to refire. Halleluja. Es ist nicht Zeit, dich zurückzuziehen, sondern es ist Zeit, neues Feuer vom Heiligen Geist zu empfangen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wen betrifft es? Streck einfach mal deine Hände aus. Du hattest mit diesem wirklich ernsthaft mit diesem Gedanken gespielt, dich zurückzuziehen und aufzuhören. Und ja, einfach die Sache einfach auf ein sichereres Level zu bringen und irgendwie dich einfach zur Ruhe zu setzen. Aber in Jesu Namen, Gott hat dich jetzt gerufen. Oh, und da ist neues Feuer für dich in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Komm du mal her. Oh, komm du mal her. Komm du näher her. Zur Bühne. Halleluja. Komm zu mir her. Halleluja. Halleluja. Oh, der Heilige Geist berührt dich neu. Oh, da ist die Berührung Gottes ganz tief in deinem Innersten. Erfüll dich neu auf. Erfüll dich neu auf. Oh, jede Erschöpfung kommt zum Ende. Kommt zum Ende. In Jesu Namen. Oh, Jesus. Jesus. Oh, der Heilige Geist bewegt sich. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wer ist noch entschieden zu refiren anstatt zu retiren? Komm einfach ganz schnell hierher. Komm ganz schnell hierher. Da ist frisches Feuer. Oh, oh, da ist frisches Feuer. Touch. Oh, touch. Touch. Touch. Lord Jesus. Oh, fresh fire. Oh, fresh fire. Fresh fire. Oh, fresh fire. Fresh fire. Fresh fire. Fresh fire. Oh, fresh fire. Oh, es ist nicht die Zeit, sich zurückzuziehen. Das heißt, wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern wir sind von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Oh, refire! Refire! Halleluja! Halleluja! Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Ihr wollt aber nicht alle retiren, oder? Ja. Oh, fresh fire upon all of them in Jesus' name. Oh, Jesus, touch them. Touch them, Lord. Oh, touch them. Oh, fresh fire. Oh, fresh fire. Oh, fresh fire. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Komm du mal her. Oh, Shakaramanda Kassira, stell dich mal her. Oh, Sekarararala. Oh, there is fresh fire for you right now in Jesus' name. Touch, Jesus. Hallelujah. Fang einfach. Oh, hey. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, ja. Frische Luft zum Atmen. Halleluja. Oh, im Geist. Frische Luft zum Atmen im Geist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Frischen Raum, neuen Raum. Halleluja. Neuen Raum, neuen Raum. Oh, neuen Raum. Danke, Jesus. Neuen Raum, neuen Raum, neuen Raum. Oh, neuen Raum. Oh, neuen Raum. Oh, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, fresh, Lord. Oh, fresh, Lord Jesus. Komm du mal her. Halleluja. Schließ deine Augen. Halleluja. Danke, Jesus. Begegne ihr, Herr. Begegne ihr, Herr. Begegne ihr, Herr. Ganz neu. Oh. Ich sehe im Geist, wie wirklich einige jetzt hier eine Begegnung mit Jesus bekommen. Halleluja. Schau einfach auf ihn. Es ist eine frische Begegnung mit ihm. Oh. Oh, das ist eine frische Begegnung mit ihm. Weißt du, ein Moment mit ihm, ein Moment in seiner Gegenwart. Alles ist anders. Das ist eine frische Begegnung mit ihm. Oh, das ist eine frische Begegnung mit ihm. Oh, Jesus. Eine frische Begegnung mit ihm. Oh, Jesus. Eine frische Begegnung mit ihm. Frische Begegnung mit ihm. Oh. Mehr als alles andere, weißt du, noch mehr als dass du die Kraft Gottes brauchst, brauchst du diese persönliche Begegnung mit ihm. Oh, Jesus. Oh. Oh, da ist es. Oh, da ist es. Er begegnet dir. Jesus geht durch die Reihen. Jesus, überall hier im Raum, überall im Raum sind Begegnungen mit ihm. Schau einfach auf ihn. Sei kein Zuschauer, sondern schau auf ihn. Begegne ihm. Press hinein in seine Gegenwart. Streck dich aus. Halleluja. Oh, da ist es. Heilt deinen Blutdruck. Aus Heilung für deinen Blutdruck. Hä? Hä? Ja, ja. Er heilt dich. In Jesu Namen ist Heilung. Halleluja. Heilung fließt. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, touch. Bachelor. Da ist eine Begegnung mit ihm. Halleluja. Da ist eine Begegnung mit ihm. Da ist eine Begegnung mit ihm. Halleluja. Oh, da ist eine Begegnung mit ihm. Oh, da ist eine Begegnung mit ihm. Halleluja. Da ist eine Begegnung mit ihm. Jesus. Oh, Jesus. Oh. Halleluja. Schau einfach auf ihn. Ich sehe, wie Engel der Heilung auch hier im Raum am Wirken sind. Hier rechts, hier von mir aus gesehen, da hinten in dieser Ecke, sehe ich, wie einige von Augenproblemen und von Ohrproblemen geheilt werden. Das sind Engel der Heilung. Streck dir einfach aus, wenn du das brauchst. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Heilung, die sie ausgießt hier im Raum, Herr. Danke, Herr, für seelische Heilung, Herr. Aber danke auch für körperliche Heilung, Herr. Danke, Herr, dass du die Herzen berührst und ganz machst, Herr. Aber danke, Herr, dass du auch die Körper ganz machst, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, jemand auch in diesem Bereich ist, du hast Morbus Crohn. Das ist eine chronische Darmkrankheit. Morbus Crohn, wen betrifft es? Wink einfach mal kurz mit der Hand hier in dem Bereich. Ja, okay, komm einfach schnell hier zu mir. Halleluja, danke, Jesus. Oh. Ja, komm schnell. Halleluja, leg deine Hand einfach auf den Magen-Darm-Bereich. Halleluja, danke, Jesus. Danke, leg deine Hand auf den Magen-Darm. Ja, tut aktuell weh, ha? Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Oh, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Oh, jetzt geht's raus, jetzt geht's raus, jetzt geht's raus, jetzt geht's raus, jetzt geht's raus. Oh, frei und los, frei und los, frei und los. Komm raus, in Jesu Namen, jetzt. Halleluja. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Wenn du irgendwo Schmerzen hast in deinem Körper, kannst du einfach gerade jetzt, aber in der Gegenwart Gottes, einfach mal deine Hände ausstrecken zu ihm. Halleluja. Wenn du irgendwo Schmerzen hast in deinem Körper, dann streck einfach deine Hände aus. Wenn du irgendwo Schmerzen hast in deinem Körper, Halleluja, Halleluja. Oh Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine heilende Kraft hier in diesem Raum, Herr. Oh. In dem Namen Jesus befehle ich jedem Schmerz in Gelenken, jetzt diese Gelenke zu verlassen. In dem Namen Jesus, jede Entzündung, komm raus aus Schultergelenken, komm raus aus Bandscheiben, komm raus aus Kniescheiben, komm raus aus Gelenken, Sprunggelenken. In dem Namen Jesus, jeder Schmerz, jede Einschränkung, verlässt dich jetzt in dem Namen Jesus. Oh, da ist Freiheit, da ist Freiheit. Oh, da ist Leichtigkeit. Halleluja. Schmerzen auf im Brustbereich. Oh, sie müssen jetzt weichen. Sie heben sich jetzt. Nacken. Wirbelsäule. Oh, jeder Schmerz, jede Bewegungseinschränkung muss jetzt weichen in dem Namen Jesus. Oh, da ist eine heilende Kraft hier im Raum. Eine heilende Gegenwart. Halleluja. Oh. Jetzt lege einfach ganz kurz die Hand auf die Stelle, wo der Schmerz war, und sage in dem Namen Jesus, Schmerz verlässt mich jetzt, in Jesu Namen. Halleluja. Und im nächsten Moment tust du etwas, was du vielleicht vorher nicht tun konntest, ohne Schmerzen. Du bewegst etwas, was du vorher nicht bewegen konntest. Du checkst etwas, was du vorher nicht tun konntest. Einfach gerade jetzt ist heilende Kraft überall im Raum. Die fließt jetzt in Jesu Namen, in deinen Körper hinein. Halleluja. Oh, danke Jesus. Danke Jesus für die Engel. Hüftgelenke kommen in die Ordnung Gottes. Bandscheiben, Sehnen, Nerven, Bänder. Wirbel in die Ordnung Gottes. Halleluja. Ohren in die Ordnung Gottes. Knie, Scheiben, Meniskus in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest jetzt. Aktivier es im Glauben. Aktivier es im Glauben. Wenn du nicht laufen konntest, wenn du Treppen nicht laufen konntest, lauf einmal kurz die Treppen. Wir haben hier Treppen im Haus. Halleluja. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Überall heben sich Schmerzen. Oh, während wir ihn anbeten. Halleluja. Er bekommt die Ehre. Jesus, dir sei alle Ehre. Oh, für deine heilende Kraft. Oh, für deine wunderwirkende Kraft. Oh, wow. Er lagert sich. Er lagert sich mit seiner heilenden Kraft. Oh, da ist Freiheit. Oh, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Lass jetzt jeglichen Schmerz los. Oh, Jesus. Und tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja. Und wenn du merkst, dass die Schmerzen zurückgegangen sind, entweder schon ganz weg sind oder sie sind am Gehen, sind schon deutlich schwächer geworden, dann wink einfach mal mit beiden Händen, sodass wir es sehen können. Wink einfach mal mit beiden Händen. Wow, überall hier im Raum. Wow, wow. Wink davon mal weiter. Ich möchte mal zählen, wie viele das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da hinten 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, wow, 34, 35. Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Da auf der Empore habe ich noch gar nicht gezählt. Da 36, 37. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, lass uns ihn anbeten. Oh, lass uns ihn anbeten. Unheilbare Krankheiten, die medizinisch für unheilbar erklärt worden sind. Sie müssen jetzt weichen. Halleluja. Wenn dir so etwas diagnostiziert worden ist, dann leg einfach mal deine Hand auf die Stelle oder leg deine Hand auf deinen Kopf, was auch immer einfacher ist. Aber jetzt sagen wir in dem Namen Jesus, ja, leg einfach deine Hand auf die Stelle, weil wir wollen wirklich diese Macht der Krankheit zerbrechen in Jesu Namen. Wir nehmen Autorität über jede Macht von Krankheit, über jede Macht von Morbus Crohn, über jede Macht von Hashimoto, über jede Macht von Lungenemphysem, über jede Macht von Herz-Kreislauf-Problemen, über jede Macht von Krebs, über jede Macht von MS und wie auch immer die Ärzte es genannt haben, mögen. Wir nehmen jetzt Autorität über jeden Geist der Krankheit hier in diesem Raum, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Wenn du Schmerzen hattest in deinem Körper, manche hatten keine Schmerzen akut, aber wenn du Schmerzen hattest in deinem Körper, dann hüpf einfach mal dreimal hoch und runter. Halleluja. Schüttel einfach mal die Schmerzen ab in Jesu Namen. Alle Symptome müssen dich verlassen in Jesu Namen. Da ist Freiheit, da ist Heilung. Halleluja. Da ist neues Leben für deinen Körper. Oh, da ist Lebensverlängerung. Jemand, wie Hiskia, du hast gebetet, Herr, gib mir noch so und so viele Jahre. Und Gott sagt, ja, ich habe dein Gebet erhört. Ja, das sind diese extra Jahre, um die du gebeten hast. Ich gebe sie dir in dem Namen Jesus. Danke, dass du uns verwandelst in deiner Gegenwart, Herr. Danke, dass du uns verwandelst unter dem Gewicht deiner Herrlichkeit, Herr. Oh, wir preisen dich, wir preisen dich. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Ein paar hier sind auch noch. Und es ist so, dass eine bestimmte Sache dich noch drückt. Eine Sünde, etwas, wo du es falsch gemacht hast oder wo du gesündigt hast oder vielleicht sogar in Sünde gelebt hast. Und es drückt dich einfach noch. Und jetzt ist einfach in dieser Gegenwart Gottes ist der Moment, wo Gott dir vollkommene Freiheit gibt. Weil 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und ich möchte einfach ein paar Gebetshelfer bitten, einfach, dass ihr euch hier vorne aufstellt, hier vorne, da wo der Christian steht, ein paar Gebetshelfer, Glory House Leiter, Mentoren, Heilungsdiener. Und wenn jemand einfach, die anderen, ihr könnt einfach bleiben, alle können alle bleiben, wir brauchen euch niemanden einen Platz schicken oder so, sondern einfach wer einfach auf dem Herzen hat, wer etwas loswerden möchte, wer etwas bekennen möchte. Weil das Wort Gottes sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Da ist Reinigung heute Nachmittag. Da ist Reinigung von jeder Schuld und Sünde. Dann kommt einfach auf jemand zu von unseren Mitarbeitern, die sind vertrauenswürdig, die werden es niemand weiter erzählen, sondern die werden einfach für euch beten und euch einfach die Freiheit zusprechen. Geht einfach auf jemand zu, wenn ihr Gebet möchtet. Einfach auf irgendjemand von ihnen hier zugehen. Einfach genau, traut euch, ja, Halleluja. Halleluja. Wir bleiben in der Gegenwart Gottes. Bleib einfach da, wo du bist. Ansonsten, nur wenn du, ist es einfach für diejenigen, die einfach spüren, ja, ich möchte etwas loslassen. Es passieren mehrere Dinge parallel im Raum. Menschen werden geheilt, Menschen werden befreit. Menschen werden frei von Sünde, werden befreit von der Last, von Schuld und von Verdammnis. Es passieren verschiedene Dinge parallel. Halleluja. Halleluja, Jesus. Wir danken dir für dein Werk. Wir danken dir für dein Werk hier im Raum, Herr. Wir danken dir, dass du wirkst. Wir danken dir, Herr, dass du ein Werk der Erneuerung tust, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du ein Werk der Erweckung tust, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du ein Werk der Reinigung tust, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du ein Werk der Befreiung tust, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du ein Werk der Errettung tust, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du ein Werk der Heilung tust, Herr. Und dass du Wunder wirkst. Wunder wirkst. Auch kreative Wunder sind im Raum. Wenn du sagst, ja, ich brauche nicht einfach nur Heilung, sondern ich brauche wirklich ein kreatives Wunder in meinem Körper. Oder ich brauche wirklich ein ungewöhnliches Wunder in meinen Finanzen. Oder ich brauche ein Wunder in meiner Wohnung oder in meinem Haus. Ja, das sind ungewöhnliche Wunderwerke in der Gegenwart Gottes. Ungewöhnliche Wunderwerke. ungewöhnliche Wunderwerke. Halleluja. Du brauchst dich einfach nur ausstrecken in der Gegenwart Gottes. Einfach nur ausstrecken, einfach nur empfangen, einfach nur ihn anbeten, einfach nur sagen, Jesus, ich liebe dich. Ich empfange von dir, ich empfange deine Gegenwart. Ich empfange deine Wunderwirksamkeit. Ich empfange deine kreativen Wunder. Ich empfange deine ungewöhnlichen Wunderwerke. Oh, ich empfange deine Heilung. Ich empfange deine Befreiung. Ich empfange deine Vergebung. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, seid frei und los in Jesu Namen. Alle, die ihre Sünde bekannt haben, in Jesu Namen, seid frei und los. Er vergibt dir nicht nur, sondern er reinigt dich von jeder Ungerechtigkeit. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich sehe jemanden mit einer Hammerzehe im Raum und du brauchst ein kreatives Wunder, damit diese Zehe wieder in die Ordnung Gottes kommt. Die kreative Kraft Gottes fließt gerade. Du kannst jetzt empfangen. Du empfängst seine kreative Kraft gerade jetzt für diese Hammerzehe. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Es ist hier. Der Herr ist hier und er begegnet jedem da, wo er es braucht. Jemand braucht ein kreatives Wunder in seiner Netzhaut, Makula, Degeneration, in Jesu Namen. Danke, Vater, für Wiederherstellung. Danke für Rekreierung, Herr. Danke für eine neue Netzhaut, Herr. Danke, Herr, auch bei jemand anders eine neue Hornhaut. In Jesu Namen. Danke, Vater. Neues Trommelfell. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine kreative Kraft, Herr. Danke, Herr, für Knochen, die in die Ordnung Gottes kommen, Herr. Knochen, die an ihren Platz kommen, gerade jetzt. Danke, Herr, für deine Engel, Herr, die hier sind und die das Werk tun, Herr. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke für dein Werk. Danke für dein kreatives Werk. Jemand hat ein Gewächs in den Eierstöcken in dem Namen Jesus, das muss sich jetzt auflösen. In der Kraft des Heiligen Geistes lösen sich Dinge auf, Knoten lösen sich auf, Tumore lösen sich auf, Zysten lösen sich auf, überschüssiges Gewebe löst sich auf, Überbeine in Jesu Namen lösen sich auf, Ganglione. Danke, Jesus, in deiner Gegenwart, Herr. Wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Wow. Gott berührt dich. Halleluja. Oh, bete ihn einfach an und empfang dein Wunder aus seiner Gegenwart. Verwandeln an diesem Wochenende. Danke, Herr, wir können nicht die gleichen bleiben, Herr, wenn wir dich anschauen. Wir können nicht die gleichen bleiben in deiner Gegenwart. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für all die Wunder, Herr. Danke für all die Heilung, Herr. Danke für all die Freisetzung, Herr. Für all die Erneuerung, für all die Vergebung. Für all die Versöhnung. Oh, danke, Jesus. Ich spüre so einen Geist. Werden wir einfach weiter, wenn der Gegenwart bleiben. Ich glaube, dass ein paar einfach ein Zeugnis geben sollten von dem, was Jesus getan hat. Sei das eine körperliche Heilung, die er bewirkt hat. Sei das etwas in deiner Seele, sei das eine Freisetzung, sei das eine neue Hingabe, sei das ein neues Leben in Jesus, ein Neuanfang. Was auch immer du spürst, dass er für dich getan hat. Ich glaube, dass ein paar hier sind. Und du solltest einfach ein Zeugnis geben von dem, was Jesus getan hat. Halleluja. Wer möchte ein Zeugnis geben von dem, was Jesus getan hat? Du? Okay, wer noch? Wer möchte ein Zeugnis geben? Da hinten? Okay. Also, komm dir einfach mal gerade kurz nach vorne. Komm dir einfach mal kurz nach vorne. Wenn du ein Zeugnis geben möchtest, komm einfach mal kurz nach vorne. Wir wollen, während einfach hier weiter gebetet wird, könnt ihr euer Zeugnis geben? Kommt einfach hier auf die Bühne. Wir nehmen uns hier ein Mikro. Halleluja. Da läuft so viel gleichzeitig. Halleluja. Ihr könnt alle nach vorne, alle, die ein Zeugnis geben möchten, kommt nach vorne. Komm nach vorne. Komm nach vorne. Halleluja. Kommt auf die Bühne hoch, ja. Kommt hier hoch, ja. Kommt hoch, wenn ihr ein Zeugnis geben wollt. Ja? Halleluja. Halleluja. Genau, kommt einfach noch dazu. Kommt da rüber, gerne. Und ein bisschen mehr Platz. Halleluja. Was möchtest du erzählen? Was hat Jesus für dich getan? Ich habe die Zahn-OP gehabt und es hat die ganze Woche geblutet. Wow. Die ganze Kopfkissen war voller Blut. Wow. Und das war, seit gestern war das total verschwunden. Wow. Nichts mehr war da. Wow, habt ihr es gehört? Eine permanente Blutung die ganze Woche im Zahn. Ihr ganzes Kopfkissen war voll Blut und gestern Abend hat es geendet. Heute Nacht war nichts mehr. Und heute Nacht war nichts mehr. Ja, das ist ein großes Wunder. Das ist ein Wunder. Danke, Jesus. Lasst uns ihm die Ehre geben. Halleluja. Preis den Herrn. Noch was. Okay. Ich habe die ganze Zeit solche extreme Bauchschmerzen gehabt und habe mir immer Duft draufgelegt. Ja. Und da habe mich gestern auch durch das Lachen so berührt, dass ich freigesetzt war. Wow, Halleluja. Wie lange hattest du die Bauchschmerzen? Ach, das habe ich schon ein paar Wochen. Schon ein paar Wochen. Und gestern Abend beim Lachen bist du freigesetzt worden. Ha, ha, ha, ho, ho, ho. Ja, Halleluja. Halleluja. Gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja. Was hat Gott für dich getan? Halleluja, ich habe so eine starke Gegenwart Gottes gespürt und als wir gesungen haben, dass würdig ist er, ja. Das ist so immens gewesen, ja. Dass es mich schier fast weggeblasen hätte, ja. Weil in mir hat sich alles auf Jesus wirklich wie eine komplette Neuweihe ausgerichtet und später kam da auf, nach vorne zu gehen und ich habe gemerkt, ich wurde so freigesetzt. Wow. Es war wirklich immens und ich hatte eine Begegnung mit dem Herrn. Ja, das ist eine Begegnung mit dem Herrn. Du hast dich ihm neu geweiht. Absolut, ja. Halleluja, wow, also, das ist so stark. Weggefickt. Wow, danke Jesus, Halleluja. Ja. Glory, sei gesegnet, danke Jesus. Halleluja. Noch was? Ja, und für mich wurde auch gebetet und ich spüre wirklich, ich habe sofort den Frieden des Herrn gespürt. Wow. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Was hat Gott für dich getan? Also mehreres. Ich war in der letzten Zeit, bin ich viel durch Schwierigkeiten gegangen. Das war nicht nur eine Situation, sonst kamen echt zwei, drei auf einmal. Ich hatte viele Verheißungen, ja, aber es kam irgendwie erstmal ganz anders. Ja, das ging, ich habe mich gefreut, weil dann ging es erst in die Richtung. Dann ging es auf einmal wieder weg und in die andere Richtung, wo Jesus, was da los ist. Und du hast dann mal gesagt, dass das, weil Jesus mir gesagt hat, deine Schwierigkeiten, deine Prüfungen sind vorbei, ja. Aber du hast dann gesagt, es ist erst im Geist und dann kommt ins Natürliche. Ja, ja, und so hat sich das auch angefühlt. Ja. Und dann habe ich noch die Glory Life Schule angeschaut, da hast du zu mir gesagt, dass Jesus diese Situationen benutzt, um jemand ans Herz zu sehen. Ich wusste, dass Jesus mich da meint. Ja. Ja. Und was hat er jetzt an dem Wochenende für dich getan? Jetzt hat er mir nochmal Mut, weil ich war kurz vorm Aufgehen und gesagt, ich habe keine Lust mehr, dass immer so Schwierigkeiten kommen, ich mag das nicht mehr. Und jetzt habe ich so dass seine Gegenwart gestern schon, also es war so stark und jetzt habe ich so ein Feuer in mir, so ein Mut und das war super. Und auch meine Punkte an den Augen hat er auch geheilt. Wow, und das Halleluja, ist super. Du hast Punkte auf den Augen. Ja, immer so mehrere Punkte. Und die sind jetzt weg. Schon länger. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Nein, jetzt Halleluja, preis den Herrn. Amen. Amen. Wow, touch him more. Jesus. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Es gab einfach ein neues Feuer gestern und heute. Diese Freude, dieses Lachen. Einfach diese Herrlichkeit, wo ich mich 1990 schon erlebt habe. Gott hat gesagt, es kommt noch mehr. Yeah. Ich habe empfunden, das ist jetzt eine Erweckung meines Herzens. Diese Freude. Wow. Und im Hotelzimmer, ich konnte dafür nicht schlafen, aber ich hatte den Eindruck, da kommt die Wolke der Herrlichkeit. Wow. Da kam diese Wolke auf mich. Und ich hatte, war einfach nur bei Jesus. Wow. Er ist so wunderbar hier. Er macht so viel. Ich glaube auch, eine gewisse Schwere ist weggegangen. Wow. Und Heilung von der Schulter und wow, er wirkt weiter. Es ist einfach ein Feuer. Wow. Feuer, wow. Führt mit Feuer. Wer von euch will dieses Feuer? Halleluja. Mehr davon, mehr davon. Ein Feuer. Oh, mehr davon. Feuer. Mehr davon. Mehr wir haben gesehen, oh, Europa wird gerettet. Oh ja, komm, setz mal frei. Europa, setz mal frei. Setz Europa, mal frei. Oh. Europa. Yes. Vater, wir sprechen da hinein. Sprechen Deutschland, Frankreich. Oh. Ich komme aus der Schweiz. Oh, yes. Wir haben gesehen. Schon ganz betrunken hier oben. Halleluja. Halleluja. Ui. Was hat Gott für dich getan? Ui. Sprich dich ruhig beide aus. Beide Füße unter hatte ich bis vorgestern blaue Blasen. Die waren nicht klein. Oh. Die habe ich dann aufgestochen. Es ging dann besser, aber ich lief dann immer noch wie auf Eier. Oh. Gott sei Dank sind die Eier weg. Halleluja. Der Schmerz ist weg. Der Schmerz ist weg. Das heißt, du läufst wieder. Halleluja. Und ich habe seit über 20 Jahren Tinnitus gehabt. Ja. Ich kenne eine ältere Dame, die ist auch wegbekommen, weil es Gott sie befreit hat. Was? Ich diese, ja. Auf jeden Fall ist der Tinnitus auch weg. Ah, der Tinnitus ist weg. Halleluja. Preis den Herrn. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Komm zu mir. Halleluja. Was hat Gott für dich getan? Gott hat für mich das größte Geschenk gemacht. Wow. Ever. Wirklich, das habe ich mir schon seit Jahren gewünscht. Wow. Und zwar haben mein Mann und ich seit 3 Jahren versucht, ein Kind zu bekommen. Oh. Und ich hatte eine Diagnose, die sehr schmerzhaft war, also Endometriose heißt das. Mm. Und es war wirklich, mein Herz hat so viel geblutet vor Schmerz auch. Mm. Und jetzt hatte ich letzten Sonntag einen positiven Schwangerschaftstest. Wow! Ja. Halleluja! Halleluja! Halleluja, ist da für dich gebetet worden? Ja, sehr viel. Du hast auch mal für mich gebetet. Habe ich für dich gebetet? Ja. Wow. Aber auch ganz viele andere hier, Rosemarie, Marlies, Tatjana. Wow. Ja, halleluja. Herzlichen Glückwunsch. Danke vielmals. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Wir freuen uns mit dir. Danke. Halleluja. Preis dir, Herr. Was ist bei dir passiert? Was hat Jesus für dich getan? Ich hatte Krebs 16 Jahre zurück. Und ich musste meine Rippe entfernen und meine ganze Wirbelsäule offen machen, Metall einbauen und. Ja. Und ich habe immer Schmerzen. Hm. Wegen dem Metall, das da einoperiert ist, oder? Genau, und dass die ganze Körper schief ist jetzt. Seit dieser Operation, die du vor 16 Jahren hattest wegen Krebs. Hm. Genau. Hm. Und inzwischen hatte ich im Dezember, Januar noch Bericht gekriegt von dem Arzt, dass ich Prostatakrebs hatte. Du? Ja. Oh, Prostatakrebs. Mm. Und ich vertraue dem Herrn für das. Und du hast gebetet, dass die Knochen alles in seine richtige Ordnung kommen. Und das hat dann mich so berührt. Ich habe beginnt zu weinen und ich habe gewusst, dass der Herr etwas machen. Wow. Weil heute Morgen habe ich die Schriftstelle gekriegt, wo Jesus bei diesem Mann, was lahm war, bei die Wasser. Mm. Und dann hat Jesus gefragt, ja, warum möchtest du gesund werden? Ja. Und er hat dann gesagt, aber Herr, wie kann ich, wenn keiner kann mich in die Wasser bringen? Mm. Und ich habe dieselbe Gefühl gehabt, weil ich sitze da ganz hinten und wenn euch sagt, komm nach vorne, bei der Zeit, was die Platz voll ist, dann habe ich keine Chance. Dann habe ich gesagt, okay, ich gebe das in deine Hand. Oh. Und was ist jetzt passiert? Und ich weiß, dass der Herr mich, he touched me. Er hat dich getouched. Genau, und ich weiß und ich glaube, Gott hat zu mich gesagt, ist diese Schriftstelle. Weil er hat gesagt, er hat für den Mann gesagt, nimm dein Bett und geh. Und dann hat der Herr etwas He made him whole. Hat ihn ganz gemacht, ja. Und dann hat er aufgestanden und sein Bett genommen. Also und ich nehme durch dieses Zeugnis mein Bett auf. Wow. Und ich gehe. Wow. Und ich vertraue dir, Herr, wow, für ein Wunder hier. Wow, danke Jesus. Wow, danke Jesus. Danke Jesus für komplett neue Knochen, Herr. Danke Jesus, Herr, für komplette Rearrangement dieser Knochen, Herr. In Jesu Namen, Herr, keine Schmerzen mehr, Herr. Keine Einschränkungen mehr, Herr. Keine Quälgeister mehr, Herr. Keine Qualen mehr, Herr. In Jesu Namen, Herr, keine Bewegungseinschränkung mehr in dem Namen Jesu Christi, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Hattest du Schmerzen, als du herkamst auch? Ja. Und wie ist es denn jetzt mit den Schmerzen? Er ist viel besser. Ist viel besser? Ja. Wow. Das heißt, wie auf der Skala von 1 bis 10, wie stark waren die Schmerzen, als du hierher kamst? Wenn 10 das Stärkste ist. So 7. Okay, und wie ist es denn jetzt? Jetzt ist es so vielleicht 3. Noch 3, wow. Das heißt, es hat sich mehr als halbiert. Ja. Halleluja. Das heißt, der Heilige Geist ist dabei, Dinge zu rearrangen. Das, wie du gesagt hast, das ist eine kreative Kraft Gottes. Danke, Herr, für deine kreativen Engel, Herr, die diese Knochen wirklich in die Position Gottes bringen, Herr. In Jesu Namen vollständig, Herr, sämtliche Gelenke, Rippen, Herr. Alles, was neu geschaffen werden muss, Herr. Schaff es neu, gerade jetzt. Jetzt, Herr, in dem Namen Jesus, Herr, in dem Namen Jesus, Herr, in dem Namen Jesus, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Jesus. Das spüren. Halleluja. Beweg's nochmal. Schau nochmal, wie ist denn jetzt mit den Schmerzen? Wie ist es denn jetzt? Ja, ist besser. Jetzt ist es nochmal besser. Das heißt, wie viel ist denn jetzt noch übrig? Nur noch eins. Eins von 10. Wow. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Tu mal deine Arme ganz schnell nach oben und wieder nach unten. Wow. Hüpf mal ein bisschen. Halleluja, nochmal die Arme hoch. Danke, Jesus, nochmal zur Seite. Wie ist es? Gut. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn, gib mir Jesus die Ehre. Danke, Herr. Danke, Jesus. Wo kommst du her? Ursprünglich Südafrika. Aus Südafrika, aber bist nicht heute von Südafrika gekommen? Nein. Du wohnst in Deutschland? Ja. Ah, okay. Kelheim. Wie heißt es? Kelheim, Regensburg. Regensburg. Genau in diesem Bereich. Ah, ja, okay. Das ist schon in Bayern, ha? Ja. Wow. Niederbayern. Du auch. Halleluja. Wow, Jesus liebt dich so sehr. Halleluja. Jesus liebt die Bayern. Halleluja. Amen. Oh, Halleluja. Was hat Jesus für dich getan? Er hat mich dich als Bibellehrer in Römbach gegeben. Okay. Amen. Und was ist jetzt passiert? Ich habe 5 sehr schwere Verkehrsunfälle gehabt und hatte sehr starke Schleudertraumen. Und ich habe teilweise ganz schlimmes Krachen und ständige Kopfschmerzen. Und ich konnte fast nicht mehr bewegen beim Autofahren. Das war ziemlich heftig eingeschränkt. Ja, und was ist jetzt passiert? Jetzt ist es weg. Es ist weg. Komplett weg. Machen wir so. Weg. Wow. Yeah. Wow, wie lange hattest du denn das? 10 Jahre. 10 Jahre? Ja. Wow, das heißt, du konntest nicht bewegen ohne Schmerzen? Ziemlich stark. Ja. Ziemlich starke Schmerzen. Und jetzt null? Null. Absolut. Wow, Halleluja. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Und der Rest kommt auch noch? In den Füßen. Auch noch weg. Amen. Komm, empfang's gleich. Halleluja. Haben wir einen Ordner da? Schnell, schnell. In Jesu Namen. Wow. Jesus. Füllt sie, Heiliger Geist. Klasse. Halleluja. Danke, Jesus. Was hat Gott bei dir getan? Also ich habe bei der Margarita, glaube ich, um Vergebung gebetet. Dann haben wir seelische Schmerzen gelöst und gekriegt, ich brauche Schmerzen. Ja. Das hat richtig wehgetan. Ja. Hat sich was manifestiert. Genau. Mhm. Und dann habe ich geheult, dann hat es plopp gemacht. Ja. Und dann waren die Schmerzen weg und dann haben wir noch fürs linke Bein gebetet, dass wieder Bewegung reinkommt. Und es ist besser, es ist leichter. Das heißt, du konntest dein linkes Bein nicht richtig bewegen, oder? Das war wie... War wie Zement so ein bisschen seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren, so wie so gehinkt oder wie? Auch, ja. Ja, okay, und lauf mal ein bisschen, zeig mal, was sich hat sich verändert. Wow, sie hat gehinkt auf dem einen Bein. Wow, lauf nochmal. Halleluja, preis den Herrn. So konntest du nicht laufen. Ich selber sehe es ja nicht. Aber seit wie vielen Jahren? 2. Seit 2 Jahren konntest du nicht so laufen. Mhm. Danke, Jesus, gib mir ihm die Ehre. Halleluja. Oh, Gott ist gut. Halleluja. Möchtest du noch ein Zeugnis geben? Okay, komm her. Erzähl, was passiert ist. Was ist passiert bei dir? Also, es ist halt eine Freundin eben durch den Heiligen Geist umgeflogen. Und was ist mit dem Heiligen Geist? Eine Freundin ist durch den Heiligen Geist umgeflogen. Okay. Und dann hat eben eine Frau mich gefragt, ob ich für die beten mag. Ja. Und in Sprachen halt. Und ich habe gesagt, ich kann keine Sprachengebete. Ah, okay. Und dann hat sie gesagt, ja, okay. Dann beten wir gleich, dass du das kriegst. Und dann habe ich Sprachengebete gekriegt. Wow, Halleluja. Danke, Jesus. Hammer. So stark. Es freut mich. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns nochmal Jesus anbeten. Lass uns ihm nochmal die Ehre geben. Halleluja. Oh, Jesus, wir preisen dich, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wirken, Herr. Wir danken dir für deine Kraft, Herr. Wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir für deine Wunder, Herr. Du bist wirklich derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, oh Halleluja. Ah, wir lieben dich, Herr. Stream zuschaust und du hast ein Zeugnis, was Gott bei dir getan hat an diesem Wochenende, dann schreib uns einfach eine E-Mail. Du kannst schreiben an wunder@glorylife.de. Da kannst du uns deinen Wunderbericht schicken. Wir senden es direkt hier und wir können es dann sogar direkt noch weitergeben. Wenn du es uns schnell schickst, können wir es noch weitergeben. Halleluja. Aber ich weiß, es sind noch viele, viele, die berührt worden sind, noch viele, viele, die verändert worden sind, auch hier im Raum. Danke, Jesus. Puh. Hoheslied 2, Vers 8 heißt es. Horch, mein Geliebter. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns heute an diesem Wochenende wirklich auffordert, unsere Ohren wirklich aufzumachen, unsere geistlichen Ohren wirklich zu hören. Jesus zu hören. Hier spricht die Braut. Die Braut spricht vom Bräutigam. Der Bräutigam ist Jesus. Und die Braut sagt, horch, mein Geliebter. Also du willst nicht irgendeine Stimme hören an diesem Wochenende. Es ist auch ganz, letztendlich ganz nebensächlich, wer predigt oder wer etwas sagt oder was auch immer. Sondern was du willst, ist, du willst die Stimme deines Geliebten hören. Du willst Jesus hören. Du willst Jesus wahrnehmen. Du willst dein Ohr auf ihn eintunen und ausrichten. Und die Braut sagt weiter, sie sagt, horch, mein Geliebter. Und dann sagt sie, siehe, da kommt er, springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, da steht er vor unserer Hauswand, schaut durch die Fenster herein, blickt durch die Gitter. Du erinnerst dich, Joshua gestern erzählt hat, wie Jesus bei ihm durchs Küchenfenster reingeschaut hat. Halleluja. Er blickt herein. Er schaut durch die Gitter. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Weißt du, da ist eine Leichtigkeit. Ich empfinde so, weißt du, Jesus möchte uns wirklich von jeder Form von Schwere freisetzen an diesem Wochenende. Da ist eine Leichtigkeit in seiner Gegenwart. Da ist keine Schwere in seiner Gegenwart, sondern da ist eine Leichtigkeit. Oh, da ist eine Leichtigkeit. Da ist ein Ease. Die Engländer sagen ein Ease. Das ist easy. Das ist ein Ease. Halleluja. Eine Leichtigkeit. Er hüpft. Er springt. Oh, wie eine Gazelle. Weißt du, eine Gazelle ist leichtfüßig. Er ist nicht ein Elefant. Schon gar nicht im Porzellanladen. Sondern es ist eine Gazelle, ist leichtfüßig. Ein junger Hirsch ist leichtfüßig. Es ist eine Leichtigkeit, die kommt in seiner Gegenwart. Mhm. Leg einfach mal irgendjemand die Hand auf und sag einfach so, einfach nur die Hand auf die Schulter legen und sag einfach nur, göttliche Leichtigkeit. Erfüllung mit göttlicher Leichtigkeit. Mose 17, Vers 1 heißt es, und Abraham war 99 Jahre alt, bist vielleicht noch nicht ganz so alt, also bist immer noch rechtzeitig. Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige, wandle vor meinem Angesicht und sei ganz mit mir. Halleluja. Ihr dürft einfach mal Platz nehmen zwischendurch. Halleluja. Wenn das möglich ist. Wer liegt, darf liegen bleiben. Aber, und wer noch Gebet empfängt, darf auch noch vollends das Gebet empfangen. Aber wer sich hinsetzen kann, darf sich hinsetzen. Wenn du weiterspielst, wäre super. Er sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor meinem Angesicht und sei ganz mit mir. Wir können das Pult können wir nach unten tun, Wolfgang. Halleluja. Und es ist interessant, dieses Wort wandle. Sag mal wandle. Wandle vor meinem Angesicht, sagt Gott. Und dieses Wort wandle, das da steht, habe ich nachgeschaut von der Übersetzung her. Da heißt es nämlich, dieses Wort wandle drückt eine Leichtigkeit aus, die Freude an der Bewegung. Freude an der Bewegung. Also Gott möchte dir Freude an der Bewegung mit ihm geben. Er möchte, dass du mit ihm wandelst Von Angesicht zu Angesicht. Gott hat zu Abraham gesagt, er hat gesagt, wandle vor meinem Angesicht. Also da gibt es einen Ort in Gott, wo es einfach unendlich leicht ist. Und dieser Ort in Gott ist nur vor seinem Angesicht. Also Jesus hatte nie einen Stress, als er auf dieser Welt gedient hat. Als er die Kranken geheilt hat. Als er die Dämonisierten befreit hat. Als er Tote auferweckt hat. Als er Massen gedient hat. Er hatte nie einen Stress, er hatte nie eine Anstrengung. Warum? Weil er sagte in Johannes 5, Vers 19, er sagte, ich kann nichts tun, es sei denn, ich sehe es den Vater tun. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Und dann hat er gesagt, der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm selbst alles, was er tut. Das heißt, Jesus war sich vollkommen dessen bewusst. Mein Vater liebt mich und deswegen zeigt er mir alles, was er tut. Und ich kann nichts tun und ich muss auch nichts tun, es sei denn, ich sehe es ihn tun. Also das ist Wandel vor dem Angesicht Gottes. Schließ einfach mal deine Augen nochmal und schau einfach mal auf Jesus. Weil weißt du, genauso wie Jesus mit dem Vater gewandelt ist, genauso möchte er, dass wir mit ihm wandeln. Genauso möchte er, dass wir mit ihm von Angesicht zu Angesicht wandeln. Und weißt du, im Alten Bund war das eine absolute Seltenheit, dass Menschen von Angesicht zu Angesicht mit Gott überhaupt waren, geschweige denn gewandelt haben. Ich habe eigentlich in der Bibel nur zwei Personen gefunden im Alten Testament, die wirklich von Angesicht zu Angesicht mit Gott gewandelt haben. Der erste war Abraham, wir haben gerade studiert. Ja, Gott hat zu ihm gesagt, wandle vor meinem Angesicht und sei ganz mit mir. Und Abraham hat es getan, weil am Ende seines Lebens hat er, als er seinen Diener losgeschickt hat, um eine Braut für seinen Sohn zu bekommen, hat er zu seinem Diener gesagt, der Gott, vor dem ich mein ganzes Leben lang gewandelt bin, vor dessen Angesicht ich mein ganzes Leben lang gewandelt bin, er wird einen Engel mit dir schicken. Ja, das heißt, Abraham war sich dessen bewusst, ja, ich habe mein ganzes Leben lang, bin ich tatsächlich von Angesicht zu Angesicht mit Gott gewandelt. Er hat mir gezeigt, was ich tun soll. Ich habe getan, was er mir gezeigt hat. Ich bin in diesem leichten Leben gelebt, ja, in dieser Leichtigkeit der Bewegung, in dieser Leichtigkeit des Wandels vor dem Angesicht Gottes. Ich habe darin gelebt, mein Leben lang. Und der zweite Mann, von dem die Bibel sagt, dass er von Angesicht zu Angesicht mit Gott gewandelt hat im Alten Testament, war Mose. Ja, Mose in 2. Mose 33 heißt es, Gott oder Gott redete mit Mose. So heißt es da, Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und die Bibel sagt tatsächlich dann in 5. Mose 34, kurz bevor Mose stirbt, sagt die Bibel, dass Mose der Letzte war, mit dem Gott von Angesicht zu Angesicht tatsächlich gewandelt ist. Die Bibel sagt, nach ihm gab es keinen mehr im Alten Bund. Gab es keinen mehr, der so mit Gott gewandelt ist, wie er von Angesicht zu Angesicht. Also es heißt in Psalm, welcher ist es? Psalm, irgendwo im Psalm. Irgendein Psalm, Halleluja. Welcher Psalm war denn das? Bet für mich. Halleluja. Halleluja. Irgendwo habe ich den Psalm notiert. Ah, ja, Psalm 32, Vers 8 ist es, genau. Psalm 32, Vers 8, wo Gott sagt, ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, will dich mit meinen Augen leiten. Also das ist das, was Gott eigentlich ursprünglich im Paradies für die Menschheit gedacht hatte. Dass wir von Angesicht zu Angesicht mit ihm unterwegs sind, von Angesicht zu Angesicht mit ihm wandeln, dass wir von seinem Angesicht her geleitet werden, dass er uns mit seinen Augen leiten kann. Aber leider im Alten Testament noch unter der Wirksamkeit des Sündenfalls gab es nur zwei Leute, von denen die Bibel wirklich sagt, dass sie von Angesicht zu Angesicht mit Gott gewandelt sind. Weil der Mensch, ihr wisst es alle, ist gefallen. Er wurde vom Angesicht Gottes weg vertrieben. Ja, genauer gesagt, bevor er vertrieben wurde, sagt das Wort, dass sich Adam vor dem Angesicht Gottes versteckte. Er versteckte sich vor seinem Angesicht. Kain versteckte sich vor dem Angesicht Gottes. Er senkte seinen Blick. Er wollte ihn nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, sondern er versteckte sich vor ihm. Weil er gefallen war. Die Folge des Falls war Trennung vom Angesicht Gottes. Und nur Abraham war speziell auserwählt von Gott, vor seinem Angesicht zu leben. Und Mose wandelte vom Angesicht zu Angesicht mit Gott. Sonst keiner. Was ist jetzt mit uns? Was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt in Johannes 14,6, er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Aber er hat gesagt, ich bin der Weg. Das heißt, jeder, der durch diesen Weg gehen würde, jeder, der durch den Weg, der Jesus ist, geht, hat wieder neu freien Zugang zu Gott von Angesicht zu Angesicht. Halleluja! Das heißt, die Einladung, die Gott an Abraham gegeben hat, damals in 1. Mose 17, das war eine persönliche Einladung im Alten Bund an Abraham, und wo er zu ihm sagte, lebe oder wandle vor meinem Angesicht und sei ganz mit mir. Diese Einladung ist im neuen Bund ausgedehnt an jeden Einzelnen von uns. Oh, Halleluja! Er lädt dich ein in einen Lebensstil vor Gott von Angesicht zu Angesicht, wo du geleitet wirst von seinen Augen jeden Tag, jede Stunde, jede Minute deines Lebens von Angesicht zu Angesicht mit ihm. Und wo du sagen kannst, wie Jesus, ich kann nichts tun, es sei denn, ich sehe es. Gott tun, es sei denn, ich sehe es Jesus tun, ich sehe es den Vater tun, aber der Vater liebt mich, weil ich sein Sohn bin oder seine Tochter, wenn du so willst, und deswegen zeigt er mir alles, was er selbst tut. Oh, Halleluja. Das heißt, der Raum vor dem Angesicht Gottes ist wieder offen. Der Weg ist gebahnt. Durch Jesus ist die Einladung an jeden von uns, von Angesicht zu Angesicht mit Gott zu wandeln. Oh, Halleluja. Wie viele von euch wünschen sich einen solchen Lebensstil? Wie viele von euch glauben, dass dieser Lebensstil für sie ist? Aha. Nicht nur für Abraham, nicht nur für Mose, nicht nur für irgendwelche Spezial-Super-Mega-Heiligen, sondern für jeden von uns. Gott lädt uns ein in den Wandel vor seinem Angesicht, in diesen Wandel von Auge zu Auge, wo du von ihm geleitet wirst. Mit seinen Augen leitet er dich. Und da ist eine Leichtigkeit in diesem Lebensstil. Also das ist die Einladung Gottes in dieser Zeit. Es ist nicht die, ja, oder sagen wir es so, es ist nicht nur die Einladung, auch an diesem Wochenende, es ist nicht nur die Einladung in ein momentanes High-Gefühl oder ein momentan Wuh oder wie auch immer, sondern weißt du, was Gott geben möchte, ist tatsächlich ein permanenter, kontinuierlicher Wandel. Also er möchte nicht nur, dass du mal kurz rennst. Wie von euch wissen, Kurzstreckenläufer ermüden schneller. Amen. Kurzstreckenläufer ermüden schnell. Sie laufen sehr schnell, aber dann sind sie auch sehr schnell wieder sehr langsam, weil sie ermüden. Aber weißt du, Gott hat dich nicht für einen Lebensstil von Sprint vorgesehen, sondern Gott hat dich für einen langfristigen Lebensstil vorgesehen, wo das, weißt du, auch was du jetzt an diesem Wochenende, was auf uns herabkommt, weißt du, diese Gegenwart, dieser Mantel einfach seiner Herrlichkeit, dieses Gewicht seiner Herrlichkeit, wo dich das wirklich beginnt zu begleiten den Rest deines Lebens. Amen. Ich sag's nochmal, auch für euch an der Empore. Den Rest eures Lebens. Halleluja, ihr habt's auch gehört. Weißt du, Herr. Amen. Von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Oh, Halleluja. Also, es heißt im aaronitischen Segen heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das war der Wunsch. Im Alten Bund. Also im Alten Bund war es der Wunsch. Im Neuen Bund ist es unser Besitz. Im Neuen Bund ist es unsere Realität. Er lässt sein Angesicht über uns leuchten durch Jesus. Er hat sein Blut vergossen. Jesus hat sein Blut vergossen für die Trennung von Gott. Und jetzt lässt er sein Angesicht leuchten über dir. Sein Angesicht ist über dir. Er schaut dich an. Die Frage ist nur, schaust du ihn an? Amen. Deswegen habe ich vorher gesagt, er sagt, horch. Ja? Oder du kannst auch sagen, er sagt, schau. Halt Ausschau, was er dir sagen wird. Halt Ausschau. Weißt du, ich glaube, dass er an diesem Wochenende, dass er Berufungen freisetzt. Ich glaube, dass er Aufträge gibt für diese Zeit wirklich. Europa zu verändern, Nationen zu verändern, Städte zu verändern, Menschengruppen zu verändern. Also du musst nur einfach dein Ohr an seinem Ohr haben. Du musst nur einfach mit ihm auf Augenhöhe sein. Du musst einfach nur ihn anschauen und er wird dir Dinge zeigen und er wird dir Dinge sagen. Weil er ist mit dir von Angesicht zu Angesicht. Halleluja. Halleluja. Kolosser 1, Vers 22 heißt es, dass Jesus uns durch den Leib seines Fleisches versöhnt hat, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Er stellt dich heilig und tadellos und unverklagbar dar vor seinem Angesicht. Mit nichts weniger solltest du dich zufrieden geben an diesem Wochenende. Oh, ich kann es spüren, da ist gerade etwas, was sich freisetzt, was auf einige kommt gerade jetzt. Während du wirklich deinen Blick fixiert hältst auf ihn. Oh, da ist ein Austausch, da ist ein Austausch von Herrlichkeit, der geschieht. Es ist Gott, der seine Herrlichkeit wirklich in dein Herz hineingießt. Gott, der die Substanz seiner Wirklichkeit in dich hineingießt. Gott, der dir Klarheit gibt. Gott, der dich online bringt mit sich selbst. Online mit Jesus. Online mit dem Vater. Auf eine Frequenz. Weißt du, darum geht's. Wenn wir alle in einer Frequenz sind mit dem Vater, alle in einer Frequenz mit Jesus, eingetunt, ausgerichtet. Wow. Wow. Lass das einfach mal gerade wirken. Wenn es irgendetwas gab, wo dich der Teufel noch verklagt hat, wenn es irgendetwas gab, was dir noch gesagt hat, nein, das ist nicht für dich. Es ist jetzt weggenommen. Weil das Wort ist ausgegangen und das Wort sagte, er hat dich unverklagbar hingestellt. Durch das Blut Jesu bist du gereinigt. Durch das Blut Jesu ist der Weg frei. Durch das Blut Jesu kannst du frei kommen vor sein Angesicht. Durch das Blut Jesu ist sogar die Herrlichkeit. Weißt du, das ist der absolute Hammer, was das Wort sagt. Paulus spricht davon in 2. Korinther 3. Er sagt, weißt du, Mose, der kam vom Berg runter von Angesicht zu Angesicht mit Gott und als er von diesem Berg kam, sagt das Wort Gottes, da strahlte sein Angesicht. Ja, du kennst diese Stelle. Sein Angesicht strahlte so stark, dass er sich ein Tuch auflegen musste, weil die Israeliten diese Herrlichkeit nicht ausgehalten haben. Ist der Hammer, hm? Das ist extrem, ne? Aber Paulus sagt, die Herrlichkeit, die jetzt auf uns kommt im neuen Bund, die Herrlichkeit, die auf die Söhne und Töchter Gottes kommt, die Herrlichkeit, die hineinstrahlt in das Leben der Söhne und Töchter Gottes und die wieder abstrahlt von den Söhnen und Töchtern Gottes, diese Herrlichkeit ist bei weitem überragend im Vergleich zu der Herrlichkeit, die von Mose ausging. So viel größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Er sagt sogar, die Herrlichkeit von Mose ist gar keine Herrlichkeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die über euch aufgeht. Das heißt mit anderen Worten, wenn sie Mose und dich nebeneinander stellen würden, wenn du von Angesicht zu Angesicht mit Gott bist und einfach darin wandelst, in diesem Lebensstil wandelst, wenn die Menschen dich anschauen, dann werden sie im Vergleich dazu, wenn Mose neben dir steht, werden sie sagen, oh, über Mose ist Finsternis. Das ist, was Paulus sagt. Dann sagen, wow, das ist ja Finsternis im Vergleich zu dieser überragenden Herrlichkeit, die um meine Söhne und Töchter herum ist. Wow. Wow, schau mal zu deinem Nachbarn und sag mal, wow. Also, warum kann Paulus das sagen? Warum ist die Herrlichkeit des neuen Bundes noch so viel überragender im Vergleich zur Herrlichkeit des alten Bundes? Ganz einfach, der Wandel der Männer Gottes im alten Bund, wie Mose und wie Abraham, die wirklich von Angesicht zu Angesicht mit Gott waren, ihr Wandel war ein Wandel vom äußeren Menschen zu Gott. Gott zu ihrem äußeren Menschen. Gott strahlte auf ihren äußeren Menschen und ihr äußerer Mensch gab Gott wieder. Aber wir im neuen Bund, weißt du, wir haben Gott nicht nur irgendwo auf uns, wir haben Gott nicht nur irgendwo um uns herum, sondern wir haben Gott in uns drin, in unserem Herzen. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind Tempel der Herrlichkeit Gottes. Ich sage dir etwas, die Begegnung mit Gott von Angesicht zu Angesicht findet in dir drinnen statt. Halleluja. Und wie lange ist in dir drinnen pro Tag geöffnet? Ich meine, wie lange hast du Zugang zu in dir drinnen? Immer. Zu jeder Zeit. Das heißt tatsächlich, zu jeder Zeit kannst du die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Zu jeder Zeit kannst du von Angesicht zu Angesicht mit Gott sein. Du musst nur einfach in den Tempel deines Herzens hineingehen. Und dort ist Gott. Und er schaut dich an. Und du schaust ihn an. Und er ist da. Wow. Er ist da. Halleluja. Das heißt, in 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir alle, sag mal wir alle. Also das ist der Unterschied zwischen dem alten Bund. Im alten Bund waren es Abraham und Mose. Im neuen Bund ist 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wow, wir alle werden so verwandelt in dasselbe Bild. Wir alle werden immer mehr verwandelt in das Bild von Jesus und von seiner Herrlichkeit und von seiner Persönlichkeit. Wir alle, wir alle, wir alle. Wer ist hier alle? Alle. Wer gehört hier nicht zu alle? Ja, alle mit Ausnahme von mir. Nein, alle ist ohne Ausnahme. Wir alle. Nicht Abraham, Mose, David, Paulus, keine Ahnung, wen du noch, Petrus, Jakobus, Bruder Jünn, Joshua Mills oder wen auch immer. Nein, wir alle. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht in uns drinnen die Herrlichkeit des Herrn an. Also du hast jeden Tag freien Zugang. Jeden Moment deines Lebens Du sagst, ja, ich spüre das nicht immer. Es ist nicht eine Frage, ob du es spürst, sondern es ist eine Frage, ob du es glaubst. Amen. Warum glaube ich es? Weil es mir das Wort Gottes sagt. Amen. Ich glaube es nicht, weil es mir irgendjemand erzählt hat, sondern ich glaube es, weil es das Wort Gottes sagt. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Ich sage, oh, ich weiß es. Aye, aye, Sir. Ich weiß es. Ja, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Halleluja. Das heißt, in meinem Innersten habe ich permanent freien Zugang zum Angesicht des Herrn. Ich schaue ihn an, er schaut mich an und so werde ich geleitet. Ja, manchmal musst du dich entscheiden zu schauen. Das ist so. Manchmal musst du dich entscheiden zu schauen. Es gibt so viele Dinge, die du anschauen kannst in dieser Welt. Ja. Um dich herum, Umstände, Dinge, die du siehst in den Medien. Alles Mögliche, du kannst alles Mögliche anschauen um dich herum. Aber ich habe etwas festgestellt, was das Wort Gottes sagt, das ist ganz interessant, vom Hebräischen her. Gott hat zu Mose gesagt, hat ihm die Gebote gegeben und eines dieser Gebote war, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Kennst du das? Und die, im Hebräischen, so wie das da formuliert ist, heißt es eigentlich, wenn du es wirklich, wirklich wörtlich übersetzen würdest, dann heißt es eigentlich, tja, wie heißt es denn? So. Halleluja. So schwierig, weißt du, wenn du dir einfach nur so ein paar Bibelstellen da aufgeschrieben hast und dann Halleluja, danke Jesus. Pass auf, ich würde es euch gerne einfach wirklich wörtlich sagen. Ich kann, ja, hier habe ich es, genau. Genau, 2. Mose 20, Vers 3. Heißt es eigentlich, du sollst keine anderen Götter zu meinem Angesicht hinzufügen. Verstehst du? Mit anderen Worten, Gott möchte einfach der Einzige sein, den wir vor Augen haben. Das ist der Punkt. Weißt du, es geht nicht nur darum, es geht nicht, du sagst, ja, ich habe das Gebot erfüllt, ich habe keine anderen Götter neben ihm, ich habe keine Räucherstäbchen zu Hause für den Buddha oder für den oder für jenen und ich habe nicht irgendeine Götterstatue hier. Weißt du, es geht um viel mehr. Es geht nicht nur um Götterstatuen, es geht nicht nur darum, ob ich nach irgendeiner anderen Religion noch nebenher anhänge oder irgendetwas. Nein, es geht darum, dass Gott unser Angesicht beherrschen möchte. Er möchte derjenige sein, der uns vor Augen steht. Und weißt du, das ist tatsächlich etwas, worauf wir in dieser Zeit mehr achten müssen, vielleicht als jemals eine Generation in der Geschichte. Weil es so viele Dinge gibt, die uns vor Augen gestellt werden. Ich meine, ich muss hier nur mein Ding hier in die Hand nehmen, zack, zack, zack machen und dann habe ich gleich 50 Sachen vor Augen gestellt, die ich mir anschauen kann. Aber Gott sagt, ich möchte, dass du keinen anderen Gott neben meinem Angesicht hast. Heißt es jetzt, dass du dich jetzt nur noch in ein dunkles Kämmerchen einsperren sollst und nichts mehr sehen sollst? Nein, das heißt es nicht. Aber es heißt, dass wir tatsächlich immer wieder, ich sag mal, dieses Opfer bringen müssen und uns wirklich bewusst sein Angesicht vor Augen stellen. Amen. Und all die anderen Dinge, die uns ablenken wollen, all die anderen Dinge, die uns beschäftigen wollen, zur Seite tun müssen. Um ihm zu begegnen, in uns drinnen, von Angesicht zu Angesicht. Weil da kommt die Klarheit her. Da kommt die Führung her. Weißt du, du kannst noch so viele Infos dir im Internet reinziehen, noch so viele Videos schauen auf YouTube. Du wirst die Führung Gottes nicht darin finden, sondern die wahre Führung Gottes ist in deiner Begegnung mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Und hier spreche ich jetzt nicht nur von spektakulären Dingen. Weißt du, manche Christen haben falsche Vorstellungen. Sie denken, ja, ich brauche ein Wort vom Herrn. Ja, ich brauche eine Erfahrung vom Herrn. Ja, ich brauche ein Erlebnis mit dem Herrn, damit ich weiß, wo es lang geht in meinem Leben. Weißt du, alles, was du brauchst, ist, ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen, sein Angesicht zu sehen. Er sieht dich, seine Augen leiten dich. Du wirst geleitet aus der Begegnung mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Halleluja. Und es spielt keine Rolle, weißt du, ob da irgendeine spektakuläre Erfahrung passiert oder ob da scheinbar, wo du denkst, na, ich sehe gar nichts, ich höre gar nichts. Alles, was ich spüre, ist einfach nur tiefen Frieden. Wow. Was hat Paulus gesagt? Er hat gesagt, der Friede sei der Schiedsrichter. Wenn du Führung brauchst, geh nach dem Frieden. Wo findest du den Frieden? Vor seinem Angesicht. Weißt du, Gott ruft uns in einen Lebensstil des Glaubens. Es ist ein Lebensstil des Glaubens. Es ist ein Lebensstil des Glaubens, zu glauben, dass Gott dich einlädt in einen Lebensstil noch stärker als den Lebensstil von Mose, von dem Gott sagte, er redete mit ihm von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Huhu. Gott erachtet dich für würdig und sagt, hey, noch viel mehr als mit Mose will ich mit dir reden von Angesicht zu Angesicht. Noch viel mehr als für Mose habe ich dir den Weg freigemacht, dass du vor mein Angesicht kommst und dass du mir begegnest und dass du geführt wirst aus dieser Verbindung heraus. Das ist alles. Ich brauche noch das, ich muss noch das, ich muss noch einen Engel sehen erst, bevor ich losgehe. Nein, du musst sein Angesicht sehen. Wann siehst du sein Angesicht? Zum Beispiel jetzt, wenn du einfach deine Augen schließt, einfach in dein Herz hineingehst, sagst, so, jetzt gehe ich in den Tempel, jetzt gehe ich in das Allerheiligste, weil das Allerheiligste ist nämlich in dir. Ja. Es ist nicht mehr in der Stiftshütte, es ist auch nicht mehr im Tempel in Jerusalem, da kommt es auch nicht mehr hin, sondern es ist jetzt in dir, es ist umgezogen. Ja. Das Allerheiligste ist umgezogen in dich hinein. Also sagst du, ja, ich gehe jetzt in das Allerheiligste und dort schaue ich ihn an, von Angesicht zu Angesicht. Völlig entspannt, verstehst du? Völlig entspannt, ohne jeden Stress, was du jetzt sehen willst, musst. Einfach, du bist einfach vor ihm. So, das heißt, von Angesicht zu Angesicht leben. Ich habe es vorher gesagt, das ist eine Leichtigkeit in diesem Lebensstil. Es ist nichts Schweres, nichts Krampfiges, nichts, wo du dich mordsmäßig anstrengst, dass du irgendwas siehst oder wahrnimmst, sondern es ist einfach, du bist einfach vor ihm. Du bist einfach vor ihm. Schau es ihn einfach an. Und er schaut dich an. Und er sagt, hey, komm. Noch viel mehr wie für Mose oder wie für Abraham. Gilt dir meine Einladung, sagt er. Ich habe dich bestimmt. Ich will dich haben. Wow. Von Angesicht zu Angesicht. So, jetzt schauen wir ihn an. Jetzt schauen wir sein Bild an. Vielleicht zeigt er sich dir als der Verherrlichte, so wie er sich Johannes gezeigt hat. Mit Haaren weiß wie weiße Wolle, Augen wie Feuerflammen, Füße gleich glänzendem Erz, scharfes, zweischneidiges Schwert aus seinem Mund. Und dann heißt es zum Schluss, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Pracht. Vielleicht zeigt er sich dir in dieser Herrlichkeit, in dieser Bestrahlung mit seiner Herrlichkeit, in dieser Bestrahlung durch sein Angesicht, das leuchtet wie die Sonne. Vielleicht zeigt er sich dir aber auch, wie er am Kreuz hängt. Und dort all die Wunden, die dir jemals geschlagen wurden, all die Schmerzen, die dir jemals zugefügt wurden oder die du jemals erlebt hast oder die du jemals erleben können wirst oder Menschen um dich herum erlebt haben oder erleben werden. All diese Wunden sind auf ihm am Kreuz. Dort siehst du sie. Dort siehst du sie. Er hat sie getragen. Du siehst deine Wunden, wie sie verschmelzen mit seinen Wunden. Und dann schaust du dahinter und du siehst, Jesus blieb nicht im Grab, Jesus blieb nicht am Kreuz, sondern Jesus ist auferstanden. Neues Leben ist in ihn hineingekommen. Er hat sich erhoben über die Macht des Todes und der Schmerzen und der Krankheiten und der Traumata und der Wunden. Und als die Jünger ihn sahen, nachdem er auferstanden war, hatten seine Wunden aufgehört zu bluten. Sie waren noch sichtbar, aber sie hatten aufgehört zu bluten. Und so siehst du, dass die Wunden, egal wie tief sie auch sein mögen, die dir vielleicht in deinem Leben jemals geschlagen worden sind, dass keine Wunde so tief, keine Wunde so schmerzhaft, keine Wunde so traumatisch sein kann, als dass sie nicht durch die Kraft der Auferstehung vollkommen ihre Kraft verliert in deinem Leben. Halleluja. Weil Jesus ist auferstanden. Du siehst ihn als den Auferstandenen. Und als Johannes ihn sah in seiner Herrlichkeit, da wurden all die Wunden, die er hatte an seinem Körper, überstrahlt vom Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes. Sie waren gar nicht mehr zu sehen. Sie sind zu Gold geworden. Sie sind zur Herrlichkeit geworden. Sie wurden verwandelt. Und genau so nimmt er jeden Schmerz in deinem Leben, jede Wunde in deinem Leben, die dir jemals geschlagen wurde. Und er macht sie zu Gold. Und er macht sie zur Herrlichkeit. Und er lässt dich, Jesus, wiedergeben als den Gekreuzigten, als den Auferstandenen und als den Verherrlichten. Weil so wie er ist, so bist du in dieser Welt. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht Gott. Sie ist nicht irgendein Gott, sondern sie ist den Gott, der für dich gekreuzigt wurde. Sie ist den Gott, der für dich auferstanden ist. Du siehst den Gott, der für dich verherrlicht wurde, mit dem du gekreuzigt wurdest, mit dem du auferstanden bist und mit dem du verherrlicht bist. Und jetzt ist sein Heiligtum in dir aufgebaut und aufgerichtet. Und jetzt bist du hier, um vor seinem Angesicht zu wandeln. Wow. Alle Tage deines Lebens einfach vor ihm zu wandeln, einfach vor ihm zu gehen, einfach weiter vor ihm zu gehen. Und all die Dinge, weißt du, all das, was in diesem natürlichen Leben manchmal so schwer ist, es verliert seine Kraft, es verliert seine Schwere, es verliert sein Gewicht, weil plötzlich ist alles, was dich dominiert, ist sein Angesicht, ist er. Das ist deine Bestimmung. Das heißt in Offenbarung 22, an dem Tag, an dem er den neuen Himmel und die neue Erde schafft, das neue Jerusalem, da heißt es, dass wir in diesem neuen Jerusalem, dass wir beständig vor dem Angesicht Gottes gehen werden, so dass wir nicht mal mehr Licht brauchen. Weil das Angesicht Gottes ist unser Licht. Und so ist es. Weißt du, egal wie finster es ist in dieser Welt, wenn du das Angesicht Gottes hast, dann hast du alles Licht, das du brauchst. Dann brauchst du kein anderes Licht mehr. Deswegen hat Mose gesagt, wenn dein Angesicht nicht mit mir geht, dann will ich nicht hinaufziehen. Aber weißt du, du hast die Zusage durch Jesus, dass sein Angesicht mit dir geht, wo immer du hingehst. Er geht mit dir. Und egal, wie finster es um dich herum sein mag, du brauchst kein Licht mehr, außer sein Angesicht. Danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass du die Kinder des Vaters heute Nachmittag hier ausrichtest, Herr, auf das Angesicht Gottes. Ausrichtest auf die Herrlichkeit Gottes. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sein Angesicht geht mit uns. Also wenn du von hier weggehst, er geht mit dir. Sein Angesicht geht mit dir. Mose hat gesagt, wenn du nicht mitgehst, dann gehe ich gar nirgends hin. Ja, hier begegnest du ihm von Angesicht zu Angesicht. Aber weißt du, diese Begegnung, die du hier hast, ist kein Ersatz für die tägliche Begegnung mit ihm. Aber sie ist eine Ermutigung, sie ist eine Inspiration, sie ist eine Stärkung. Aber worauf er aus ist, ist wirklich dieser Lebensstil. Dieser Lebensstil mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Und manchmal kostet es dich dieses Opfer, irgendetwas anderes einfach zur Seite zu legen und nicht so wichtig zu nehmen. Also ich glaube, wenn der Heilige Geist es schafft, in dieser Zeit ein Volk zu finden, gerade in der westlichen Welt, ein Volk zu finden, das sich nicht mehr ablenken lässt von seinem Angesicht, dann wird es die Welt aus den Angeln heben. Weil dann kommen Herrlichkeitssöhne und Herrlichkeitstöchter hervor, die stärker strahlen als Mose strahlt. Und sie haben gleichzeitig eine unendliche Leichtigkeit in dem, was sie tun. Nicht irgendeine Schwere, weißt du, nicht irgendeine religiöse Verkrampftheit, sondern wirklich eine Leichtigkeit. Sie wandeln einfach vor ihm. Sie genießen die Bewegung. Das habe ich vorgelesen. So heißt es, wandle beständig vor mir, heißt so viel wie genieße die Bewegung. Genieße die Bewegung des Lebens mit mir. Genieße die Bewegung der Gemeinschaft oder die im Schauen meines Angesichts einfach entsteht. Genieße einfach die Bewegung mit mir. Geh einfach mit mir. Sei ganz mit mir. Halleluja. Streck einfach mal deine Hände aus in der Herrlichkeit Gottes. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte das. Ich möchte mich wirklich Gott weihen für diesen Lebensstil. Für diesen Lebensstil des Wandels von Angesicht zu Angesicht mit ihm. Dann einfach streck deine Hände aus zu ihm und sag einfach mit mir, Herr Jesus, ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast. Für mich. Vor das Angesicht Gottes. Danke, dass du das Allerheiligste verlegt hast. Aus dem Tempel in Jerusalem in mich hinein. und dass ich dort jetzt Gott begegnen kann. Von Angesicht zu Angesicht. Jeden Tag neu. Und Herr, ich entscheide mich für diesen Lebensstil. Nimm alles weg aus meinem Leben, was es hindert. Gib mir diese heilige Entschiedenheit, vor deinem Angesicht zu sein und immer wieder alles andere wegzulegen und die Ablenkungen zur Seite zu tun, das Opfer meiner Zeit zu bringen, wo ich einfach nur vor dir bin und Gemeinschaft habe mit dir. Ich weihe mich dir für diesen Lebensstil von Angesicht zu Angesicht. Hier bin ich, Heiliger Geist. Übernimm mich. Lehre mich jeden Tag, was es heißt, von Angesicht zu Angesicht zu leben. Danke für deine Leichtigkeit. Ha. Ha. Sag mal. Ha. Ja, vor seinem Angesicht, was ist da nochmal? Psalm 16,11. Freude in Fülle. Das ist schon genial, ha? Das heißt, du kannst auf die Dauer, du kannst nicht depressiv sein und gleichzeitig vor seinem Angesicht sein. Das geht auf die Dauer nicht. Wenn du merkst, da will Depression kommen oder irgendwelche Dinge wollen dich niederdrücken, dann komm einfach vor sein Angesicht und mach dir bewusst, hey, da kommt Freude. Freude in Fülle ist vor seinem Angesicht. Halleluja. Nichts anderes. Leichtigkeit. Freiheit, Herrlichkeit, Befähigung. Alles, was du brauchst, ist vor seinem Angesicht. Komm einfach. Lass uns zum Schluss nochmal zusammen aufstehen. Lass uns einfach wirklich vor dem Angesicht Gottes sein. Auch mit unserem Lied. Halleluja. Lamb upon the throne. Jesus, wir danken dir, Herr, dass du in uns diese beständige Fähigkeit hervorbringst, diese beständige Entschiedenheit, Herr. So wie du gesagt hast, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, Herr. Danke, dass du in uns diese Fähigkeit hervorbringst, in dir zu bleiben, Herr. Vor dir zu bleiben, Herr. Vor deinem Angesicht zu bleiben. Von Angesicht zu Angesicht mit dir zu bleiben, Herr. Danke, dass du uns befähigst, Herr. In uns drinnen, Herr. In unserem Innersten, Herr. In diesem Tempel des Heiligen Geistes, Herr. Danke, dass in diesem Tempel, Herr, Tag und Nacht Anbetung ist, Herr. Selbst wenn wir schlafen, Herr, betet unser Geist noch dich an, Herr. Danke für diesen beständigen Lobpreis, Herr. 24 Stunden rund um die Uhr, Herr. In unserem Innersten, Herr. Oh, wir nehmen es, wir ergreifen es. Halleluja. Wie viele von euch wollen das? Wirklich 24 Stunden rund um die Uhr. Lobpreis in dir. Oh, weißt du, dein Geist schläft nicht. Dein Geist kann auch den Herrn anbeten und loben und preisen, während du arbeitest oder während du irgendwelche anderen Dinge tust. Da ist eine beständige Fähigkeit des Heiligen Geistes, vor Gott zu sein. Ja, da ist sogar dieser beständige Wunsch und Wille, beständig vor ihm zu sein. Du deinen Tempel baust, Herr. Oh, den Tempel des Heiligen Geistes in uns. Für immer. Für immer vor seinem Angesicht. Diese herrlichen Tempel. Es ist wie, ich sehe so im Geist, wie wenn, weil jeder Einzelne von uns ist ja ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ich sehe immer diese vielen Tempel hier im Raum. Und es ist so, wie wenn in manchen gerade jetzt das Licht angezündet worden wäre. Ja, und es soll nicht mehr ausgehen. Es wird nicht mehr ausgehen. Da ist das Licht angegangen in deinem Tempel und jetzt ist es da. Nonstop, 24 Stunden rund um die Uhr, das Austausch zwischen dir und Gott. Christus. Jetzt wollen wir noch ein Opfer einnehmen, auch im Natürlichen. Weil der Bau dieser Häuser der größeren Herrlichkeit sind ja jeder Einzelne von uns, aber er baut uns auch zusammen und er baut Tempel des Heiligen Geistes auch im Großen. Er baut uns zusammen, jeder Einzelne, ein Haus aus lebendigen Steinen. Und dafür braucht er tatsächlich auch unsere Finanzen, weil sonst ist es nicht möglich. All das, was hier passiert, wäre nicht möglich. Ohne dass Gott wirklich reichlich auch den Strom der Finanzen immer wieder freisetzen würde. Und wir wollen einfach jetzt aus diesem Herzen der Anbetung raus, wollen ihn einfach weiter anbeten, aber ich möchte einfach die Gelegenheit geben, einfach ein Anbetungsopfer zu geben heute Nachmittag, auch mit deinen Finanzen, so wie der Heilige Geist dich führt. Tu es einfach so, was er dir zeigt, das tust du einfach. Du hast ja gehört, der Vater liebt dich und er zeigt dir, was er selbst tut. Also er zeigt dir, was du geben sollst. Er zeigt dir, was er geben würde an deiner Stelle. Und das tust du einfach. Und das opferst du. Das gibst du hinein, damit überall auf der Welt, hier in Filderstadt, an anderen Orten, überall auf der Welt, wirklich Häuser der größeren Herrlichkeit, Häuser aus lebendigen Steinen, Häuser, die wiederum aus lauter einzelnen kleinen Tempeln bestehen, gebaut werden können, damit sein Leib aufgebaut werden kann, damit Vorrat ist im Vorratshaus. Dafür gibst du jetzt. Dafür fragst du den Heiligen Geist, was soll ich geben?